Ja, das ist alles sehr aufregend hier bei Natürlich SH. Herzlich willkommen zu unserer Nullnummer. Moin. Wir sind Gesche und Jörn und wir sind ein bisschen aufgeregnet. Sehr. Weil das unser erstes gemeinsames Podcast-Projekt ist. Ja. Es heißt Natürlich SH und es geht um Natur- und Landeskunde. In Schleswig-Holstein. Die Schasens erklären den Norden. Ist der Untertitel des Ganzen. Ja, wir wollen in diesem Podcast darüber sprechen, wie Schleswig-Holstein so geht und was da so geht. Wie funktioniert das eigentlich, einen Deich zu bauen? Oder lass uns über den Sympathieträger Kiebitz sprechen, die Zwergschwäne oder wie man auf einer Insel lebt. Und wo eigentlich das Reet für die Dächer herkommt. Richtig, und wie man das auf so ein Dach drauf bekommt. Und warum? Und wie der Sand von den Stränden verschwindet. Und warum? Und warum? Und wohin? Und warum er dann doch nächstes Jahr zum Sommer wieder da ist, wenn die Touristen kommen. It's magic. Das ist natürlich SH. Ich habe die Idee tatsächlich schon vor über einem Jahr gehabt. Wahrscheinlich schon vor zwei. Es ist eigentlich Jörns Podcast. Ja. Ich habe mich reingezeckt. Hasste. Und ich hatte irgendwann die Idee während einer Zugfahrt, dass ich gedacht habe, hey, das ist eigentlich ganz spannend, was ich so aus meinem Zugfenster sehen kann. Und ich möchte darüber reden und ich möchte einen Podcast machen. Und ich hatte vor allem diese plötzliche Eingebung, dass ich noch nie eine Epiphanie hatte. Ich schätze, unsere HörerInnen sind so schlau, die wissen, was eine Epiphanie ist. Das macht nichts. Oh. Die drei anderen dürfen es googeln. Weil du immer sagst, man muss vom dümmsten möglichen... Vom dümmsten anzunehmenden dümmsten Hörer gehen wir aus. Ja, genau. Ja. Genau. Hallo. Die repräsentiere ich. Die Epiphanie war tatsächlich, dass ich auch gleich einen Namen für das Projekt hatte. Also mir war sofort klar, es muss natürlich SH heißen. Dann habe ich sehr lange darüber nachgedacht, wie das gehen kann. Und mir war sehr schnell klar, dass ich es nicht alleine schaffen würde. Jan hatte ein bisschen Angst. Was heißt Angst? Ich hatte halt keinen Bock, die ganze Arbeit allein zu machen. Super, dass du das jetzt mit mir machst. Ja. Ich werde sehr hilfreich sein. Habe ich noch mehr Arbeit allein in diesem Podcast. Aber ich habe Bock drauf. Ja, ich glaube, das wird ganz geil. Natürlich. Ah. Unsere erste Folge ist tatsächlich kommt jetzt schon demnächst. Es wird um die Bieke gehen. Ah, wir verraten das schon. Ja, das können wir schon machen. Im Idealfall verraten wir immer am Ende einer Folge, worum es in der nächsten Folge gehen wird. Sind wir schon am Ende der Nullnummer angekommen jetzt? Na, fällt dir noch was ein? Nee, weiß nicht. Siehst du? Keine Ahnung. Du bist hier the Chief of, weiß ich nicht, Master of Disaster. Genau. Morgen brennt die Bieke, wenn sie dann brennt. Ja, daran merkt ihr, dass wir das am Donnerstag, den 20. Februar aufnehmen. Sollte ich das nicht sagen. Das ist egal. Einmal genau. Mit Profis. Na, mit ambitionierten Laien, die machen keinen Feierabend. Wenn die Bieke angeht in Nordfriesland, dann sind wir dabei und wir haben unsere Mikrofone am Start und wir werden Interviews machen. Wir haben sogar schon Interviews gemacht, ganz heimlich, bevor wir euch davon erzählt haben. Und es wird ganz aufregend sein. Und ich bin sehr gespannt, wie das nachher klingen wird, was da am Ende bei rauskommt. Sehr schön. Ja, das bestimmt. Aber der Beitrag entsteht am Schneidetisch, wie immer. Wenn ihr Fragen habt zu Natürlich SH, dann könnt ihr sie uns stellen auf entweder natürlich.sh, schreibt man übrigens mit Ü. Echt, das ist unsere URL, natürlich.sh. Wie geil ist das denn? Super geil. Genial. Genau, wir richten uns noch einen Twitter-Account ein. Ich habe tatsächlich schon mal einen gemacht, der Natürlich SH hieß und dann hat Twitter gesagt, ja, wir löschen jetzt erstmal alle Accounts, die irgendwie 6 Wochen lang nicht aktiv waren und kein Profilbild haben und dem ist das Ding zum Opfer gefallen. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, weil ich den noch nicht eingerichtet habe, wie er heißen wird. Aber wir werden auch diverse Social-Media-Kanäle haben, die ihr dann auf unserer Homepage findet. Außerdem wird da auch irgendwo eine E-Mail-Adresse versteckt sein für eure Fragen, die sich idealerweise vielleicht sogar mit Schleswig-Holstein beschäftigen. Was wollt ihr wissen über Schleswig-Holstein? Schreibt uns das auf natürlich.sh. Tschüss. Tschüssi.